Zeit sind die Tage von gestern. Jung sind wir beide nicht mehr. Und wenn ich manchmal dran denke, wird mir das Herz so schwer. Und wir wissen, unser Leben war nicht an allen Tagen schön. Doch wir beide sind zusammen, weil unsere Liebe stärker war als alle Gefahren und alle Stürme, durch die man geht. Bevor man die Prüfung, erwachsen zu sein, vor sich selber besteht. Schön, doch wir beide sind zusammen, weil unsere Liebe stärker war als alle Gefahren und alle Stürme, durch die man geht. Bevor man die Prüfung, erwachsen zu sein, vor sich selber besteht, man sagt nicht mehr. Dass wir uns verstehen, uns durchs Leben wollen wir.